Street View nennt der Suchmaschinenkonzern Google ein umstrittenes Projekt. Google würde gern jede Straße in allen Städten der Welt filmen. Suchen Sie eine Adresse, können Sie bei Google nachschauen, wie das Haus dazu aussieht. Schon das wollten viele nicht und kündigten Klagen an. Seit aber bekannt wurde, Google hat mit seinen Geräten nicht nur Bilder gemacht, sondern auch den drahtlosen Internetverkehr der Anwohner aufgezeichnet, mehren sich die Proteste. Google reagiert und stoppt vorerst seine Kamerafahrten weltweit. Jörg Schieb, Sie verfolgen die Politik des Google-Konzerns schon lange. War das denn zu erwarten, dass Google sich nun dem Druck der Straße beugt? Nicht unbedingt, denn die amerikanischen Internetkonzerne sind nicht dafür bekannt, besonders einsichtig zu sein. Aber hier in diesem Fall war zum einen der Druck nicht nur groß, er war auch sehr dauerhaft und vor allem in dem Fall der WLAN-Panne, Sie haben sie kurz angesprochen, da war es auch wirklich eine Panne und die ist sehr, sehr peinlich. Und da konnte Google nicht anders, als da einfach mal zu sagen, da haben wir was falsch gemacht. Und das sagt Google in dem Fall sogar relativ klar und deutlich. Auch das ist relativ ungewöhnlich, dass sie sich fast schon entschuldigen oder sogar definitiv entschuldigen. Das gibt es so gut wie nie, haben sie hier gemacht. Und weil das so eine große Datenpanne ist und natürlich auch Vertrauensverlust bedeutet, das darf man nicht vergessen, weil sie vorher immer gesagt haben, wir machen ja nichts Böses, don't be evil, ist ja auch das Motto von Google. Und hier werden plötzlich dann öffentlich zugängliche Daten gespeichert. Das ist ganz eindeutig nicht gut. Musste man einfach die Notleine ziehen und die Reißleine ziehen und hat jetzt entschieden, wir stoppen erstmal die Fahrzeuge und sorgen dafür, dass die in Zukunft wieder gut unterwegs sind und keine Daten aufzeichnen. Schon vor dieser WLAN-Panne hatten viele protestiert gegen die Google-Kameras, die hoch auf einem Podest auf diesen Google-Autos angebracht waren. Was hatten die denn eigentlich dagegen? Das ist so, dass viele Hausbesitzer oder auch Wohnungsbesitzer eigentlich nicht wollen, dass andere gucken können, wo sie denn da wohnen. Das kann man darüber streiten, ob man das jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Das ist aber definitiv so, dass gerade hier in Deutschland viele Hausbesitzer das eben nicht wollen. Dann argumentieren auch einige, dass die Google-Fahrzeuge die Kameras ja so montiert haben, dass sie jetzt nicht in Augenhöhe unterwegs sind, also so wie ein Fußgänger zum Beispiel, sondern etwas höher, weil sie ja auf dem Auto auch montiert sind und so durchaus auch über einen Zaun oder über eine Hecke drüber gucken können. Und da fühlen sich einfach viele in ihrer Privatsphäre verletzt. Und das ist letztlich noch nicht entschieden, ob das tatsächlich dem Datenschutz unterliegt. Aber faktisch ist geregelt. Google hat jedem Hausbesitzer, jedem Wohnungsbesitzer die Möglichkeit gegeben, zu widersprechen in Deutschland. Und das haben in Deutschland wohl eine relativ große Zahl getan. Man spricht von einer fünfstelligen Zahl. Also mehr als 10.000 Hausbesitzer haben diese Beschwerdemöglichkeit genutzt. Und deswegen hat auch Google gesagt, wir wollen erst dann mit Street View online gehen in Deutschland, in anderen Ländern ist das ja schon seit Jahren online, wenn alle diese Klageschriften oder Beschwerden sozusagen bearbeitet wurden. Und weil das so viele sind, geht man mittlerweile davon aus, dass das im Jahr 2010 in Deutschland wahrscheinlich auch nichts mehr werden wird. So richtig schlecht für den Ruf von Google war aber erst der Abhörskandal. Was genau hatte Google da angeblich aus Versehen mitgeschnitten? Ja, das ist so, dass diese Fahrzeuge, die eigentlich nur unterwegs waren, um Fotoaufnahmen von den Straßen und Häusern zu machen, auch WLAN-Daten aufgefangen haben. Das haben sie gemacht, das war auch dokumentiert vorher, um festzustellen, wo sind denn überhaupt WLAN-Stationen installiert, weil man das nämlich nutzen kann mit einem Smartphone, um dann zum Beispiel festzustellen, wo befinde ich mich gerade, wenn so ein Smartphone oder ein Notebook keinen GPS-Empfänger hat, also keinen Satellitenempfänger, kann man damit relativ komfortabel und auch anonym, ohne dass man die WLAN-Netze kennen muss, feststellen, wo befinde ich mich gerade. Und das macht Google gar nicht alleine, das macht zum Beispiel auch das Fraunhofer Institut in Deutschland und es gibt sogar eine amerikanische Firma, die das ausschließlich macht und zwar weltweit. Also im Grunde genommen soweit nichts Schlimmes, abgesehen davon, dass Google das vorher nicht laut zumindest und deutlich gesagt hat, dass diese Daten auch erfasst werden. Aber jetzt ist es auch zu einer Datenpanne gekommen, denn Google hat wohl beim Durchfahren der Straßen auch Fetzen, Datenfetzen, muss man sagen, von offenen WLAN-Netzwerken. Das heißt also, wenn ein Privatmensch sein WLAN-Gerät nicht so konfiguriert hat, dass da kein Externer, kein Fremder rein kann, haben die also Datenfetzen mit aufgezeichnet und auch gespeichert. Und das heißt, sie können dann da teilweise auf der Festplatte von den Google-Fahrzeugen zumindest Fragmente von E-Mails oder auch angesteuerten Webseiten lesen. Und das ist definitiv nun weder gewollt noch gewünscht und in der Tat eine riesengroße Panne. Und deswegen ist das Google auch zu Recht nicht nur lästig, sondern auch peinlich. Und die Datenschützer, die da Aufklärung verlangt haben von Google, die haben das ja überhaupt erst in diesen Stein ins Rollen gebracht. Die wollten nämlich wissen, was habt ihr denn da eigentlich genau erfasst? Was habt ihr da gespeichert? Und dann musste Google da mit der Sprache rausrücken und sagen, wir haben in der Tat große Datenmengen gespeichert und die müssen wir erstmal auswerten und die müssen wir euch dann auch mal zeigen. Und das sind so gigantische Datenmengen, dass anscheinend sogar einige Google-Manager da durchaus gestaunt haben. Und deswegen kann man wirklich von einer riesengroßen Panne sprechen, weil so etwas darf auf gar keinen Fall passieren. Vor allem nicht in einem Unternehmen, das ja eigentlich dafür bekannt ist, dass es viele Daten sammelt. Wir vertrauen Google eine Menge Daten an, direkt oder indirekt. Und dann erwarten wir natürlich zu Recht, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Und wenn in solchen Situationen anscheinend das nicht funktioniert und dann die Menschen, die bei Google arbeiten, noch nicht mal konkret wissen, was da los ist, dann fördert das natürlich nicht gerade das Vertrauen, muss man ganz klar sagen. Jörg Schiep ist bei uns als Computerexperte, bewertet er im Radiofeuilleton die beiden Netznachrichten des Tages. Google stoppt vorerst seine Kamerafahrten, ist die eine. Die andere kommt von Facebook. Und auch da geht's ums Image. Facebook will seine Einstellung zur Privatsphäre der Nutzer geändert haben und damit den Nutzern die Einstellungen zur Privatsphäre erleichtern. Wie läuft es denn bislang bei Facebook? Das ist wirklich eine richtige Wissenschaft. Jeder, der Facebook oder auch andere soziale Netzwerke benutzt, der weiß, man kann an Millionen Rädchen drehen. Man kann also an Millionen Stellen einstellen, was man eigentlich alles öffentlich machen möchte oder was man nur Freunden oder Freunden von Freunden bekannt geben möchte. Das können Fotos sein, einzelne Fotos, das können Fotoalben sein, das können natürlich aber auch die persönlichen Daten sein. Sie können bis ins Detail festlegen, will ich nur mein Geburtsdatum oder mein Geburtsjahr oder nur das Jahr oder nur das Datum, nur als Beispiel jetzt mal öffentlich machen. Und das heißt also, Sie müssen sich da richtig intensiv mit beschäftigen und ganz genau einstellen, was Sie eigentlich wollen, was die Öffentlichkeit sehen darf und was nur Freunde sehen dürfen. Und das ist sehr aufwendig und deswegen machen zum einen sehr viele Menschen sehr viele Fehler, weil sie es falsch einstellen. Das sollte sich ganz gewiss ändern. Und zum anderen aber sind die Standardeinstellungen nicht unbedingt so, dass quasi man davon ausgehen kann, dass ein argloser Benutzer, der sich da noch nicht so gut auskennt, auch das so eingestellt hat als Standardeinstellung jetzt, dass die Menschen draußen das nicht einfach so sehen können. Das heißt also, es muss A, einfacher werden und B, sollten, das verlangen Datenschützer, die Standardeinstellungen so gewählt werden, dass eben nicht alles sofort sichtbar ist, dass man aus Versehen sozusagen was sichtbar macht. Und da hat Facebook, da haben aber auch andere soziale Netzwerke noch eine Menge zu tun. Was genau hat Facebook denn jetzt angekündigt, wie man sich bessern möchte? Oder ist das nur erstmal ein Image-Ding, dass sie so etwas ankündigen, in Wirklichkeit aber nicht viel tun? Also Zuckerberg, der Gründer von Facebook, ist nicht dafür bekannt, jetzt ein großer Fan von Datenschutz zu sein, sind die Amerikaner ja insgesamt eigentlich auch nicht, aber selbst in den Amerika, selbst in den USA weht Facebook mittlerweile ein etwas eisigerer Wind entgegen. Selbst da sagt man, das geht hier nicht mehr mit rechten Dingen zu, weil so ein Unternehmen wie Facebook, das über 400 Millionen Mitglieder weltweit hat und wo man gar nicht weiß, welche Daten denn noch gesammelt werden, neben den eigenen Daten, die wir selber da eingeben, werden ja noch andere Daten erhoben und gespeichert und da weiß man gar nicht, was da los ist. Also wenn ein Zuckerberg sagt, er muss sich bewegen, ist das schon mal immerhin was. Aber er hat leider nicht konkret gesagt, wie es aussehen soll. Tatsache ist aber, die Datenschützer, die Verbraucherschützer eben auch in den USA wehren sich mittlerweile oder sagen, da muss was passieren. Auch die Politik sagt, eventuell müssen wir die Gesetze so anpassen, dass wir im 21. Jahrhundert ankommen und solche Fälle quasi auch abgedeckt werden, da man einfach nicht hinnehmen kann, dass große Konzerne Daten sammeln und niemand weiß, was da gesammelt wird, was damit passiert. Und von daher ist erstmal eine, will man sagen, pauschale Aussage gemacht worden, es passiert was, aber was konkret nun passieren wird, das wird die nächste Zeit zeigen, denn da wird man wahrscheinlich verhandeln müssen. Das Unternehmen wird verhandeln mit der Politik in den USA, aber natürlich auch in Deutschland und Europa. Und da wird man einen gemeinsamen Konsens finden müssen, wie viel Transparenz ist erforderlich, was muss Facebook tun, um die Konsumenten zu schützen, was muss Facebook oder auch andere soziale Netzwerke aber auch transparent machen und an Daten rausgeben und was ist nicht erlaubt. Wie bewerten Sie denn nun diese neue Offenheit der Internetkonzerne? Ist die Macht von uns User noch größer, als wir gedacht haben? Das denke ich schon, dass das so ist, denn wenn wir uns erstmal alle zusammenrotten, dann können wir durchaus also auch große Konzerne in die Knie zwingen. Das zeigen diese Beispiele. Interessanterweise haben jetzt gerade europäische Länder, also Deutschland und Italien zum Beispiel, Google zu erstaunlichen Reaktionen gezwungen. Das zeigt schon, das kann funktionieren. Das muss also auch so funktionieren, dass man sich koordiniert. Und es hat in der Vergangenheit schon öfter Fälle gegeben, wo sich Benutzer zusammengeschlossen haben, wenn ihnen was nicht gefallen hat. Wenn zum Beispiel die Benutzungsbedingungen verändert wurden oder verändert werden sollten, Klammer heimlich, haben sie sich zusammengeschlossen und dann protestiert. Und innerhalb weniger Tage haben die Unternehmen dann entweder diese Veränderungen zurückgenommen oder aufgeweicht. Das heißt eindeutig, es lohnt sich absolut, sich zusammenzuschließen und zu wehren. Aber interessanterweise braucht man wiederum dafür auch solche Netzwerke, denn die sind gut geeignet, dass man sich zusammenschließt und sich gegenseitig verbindet und austauscht. Das heißt, man schlägt dann so gesehen die großen Konzerne mit den eigenen Waffen. Wenn man das schlau macht, ja, würde ich sagen, eindeutig haben wir Konsumenten durchaus eine Menge Macht in der Hand und davon sollten wir auch unbedingt Gebrauch machen. Warum Google sein Street View-Projekt vorerst stoppt und warum Facebook die Privatsphäre der Nutzer künftig stärker schützen muss, vielen Dank an Jörg Schiep. Deutschland.